das Ding ist, ja, ich verstehe so langsam. Okay, ich verstehe so langsam, worum es geht. Das Ding ist, ich wollte wissen, mit dem Borgen was daher kommt. Natürlich wollten wir nicht, wo die Eltern sind. Doch, ich habe es so gefragt, die habe ich halt verkauft. Also ich weiß selber, was ich verkauft. Dieser Bockhaster, die habe ich den Borg abgenommen, also das ist alles sauber. Ich habe Handelsresistenzen für die Dinger, ich habe die durchgesteckt vorher nach Vorschuss, also das ist saubere Ware. Die hat mir ganz normal bei mir, Annika sind wir gekauft. Das heißt, Annika und ich haben ja so praktisch gebraucht bei der anderen. Das heißt, die hat die ganz normal legal bei mir erworben. Und das wurde auch von der Regierung genehmigt. Also Merkel, ich habe praktisch meine vorgesetzte Regierung, die ist fast für mich als Bundeskanzlerin hier vorsitzt. Wenn die jetzt, die prüft dann halt, ob sie das an die Deutschen ausliefern darf, die stellt fest, dass sie das darf, oder an die Amerikaner, das ist ja von Merkel, muss prüfen, ob die Amerikaner Borkhardt verkaufen dürfen bei Jan. Das ist auch ganz legale Ware. Merkel prüft dann halt, ob das legal ist, die Borkhardt den Amerikanern zu verkaufen, zum Beispiel. Und dann bezahlt sie das und ich kriege das Geld. Das Ding ist, dass ich darauf dann nach unseren Regeln leider keine Umsatzsteuer, also das zählt dann nicht als Verdienst. Also das Ding ist, dass ich schon Steuer gezahlt habe, dass ich das Geld mit dem Zeug. Das heißt, das Geld darf ich behalten. Das heißt, das ist Merkels Geld, das sie dafür ausgegeben hat, geht auf mein Konto. Also jetzt finde ich, es ist ja auch interessiert, also ich habe das Geld gehabt. Das ganze Ding, die Papiere, das ist alles in Ordnung. Ich sage, ein paar habe ich zum Beispiel schon gehört, um sie bekommen, aber nichts Illegales. Ich habe die exakte Story erzählt, dass ich hier irgendwie eine Freundin beeindrucken will und irgendwie, aber witzige Story, dass sie von wegen irgendwie Frauen rumkriegen und weiß nicht. Und ich habe jetzt einen Plakat und ich brauche aber Papiere, für die ich viele. Und ich dachte auch so, ich hätte wirklich nur dieses eine einzige im Total, wenn überhaupt, ne, also allen Prüfungen so schreiben angeblich, dass ich das mache beruflich. Der Typ mein Organhändler, der erzählt hat, dass ich dafür beliebig viele Borgorgane, wir haben die natürlich zum Beispiel durch die Blumensverschläge, es handelt sich dabei um Schweineorgane und da wird halt beliebig viel, und ich dachte, meine persönliche Elektronik vertreiben, auf die Borgpreis. Ich hätte da auch ganz legal meinen Kassettenrekorder verkaufen können oder mein Radiowecker, ne? Dafür, die Sachen nicht für sowas verkaufen, brauche aber Papier für Bordhase, ja. Also ich dachte, das meinst du sicher, du siehst mein Griff gesehen, das war tatsächlich auf dem Bord gewesen. Die dachten aber eigentlich mehr so an so einen Radiowecker oder einen Kassettenrekorder oder sowas. Ich brauche halt zum Flirten, weil ich also so ein Loser bin, eine Genehmigung für Borg habe, die hätten die gedacht, dass ich natürlich so viel die kompletten Borg verkaufen will. Und meine Organhändler, da habe ich das so gedreht, dass das so klingt, als würde er versuchen, er arbeitet halt in der Schlachterei, also es hat es halt geschafft, und er hat da gearbeitet. Er wollte halt Papiere haben, auch so, um Frauen rumzukriegen, und ja, ich habe ihm besonders vorgeworfen. Auf jeden Fall, letztendlich, alles, die ganzen Borg-Organe sind legal bezahlt, sind alles gesetzlich durch, das ist alles ganz legale Ware, die ich da habe. Auch meine ganzen Miner-Restbestände, die ich da noch habe eingelagert. Das steht so irgendwo in meiner Lage irgendwie auf der Karte. Da, wie gesagt, da lagern Sachen, aber das ist alles bezahlt, dafür habe ich zum Großteil überlegale Papiere für. Die ganzen Borg-Organe sind auch sauber durchgesteckt. Da sind keine Naniten, die irgendwie versuchen, aus dem Filter Borg zu machen. Ja, das hat etliche Monate gedauert, wie jedes einzelne dieser Geräte ist geprüft, ob da irgendwie so Naniten drin sind, die zum Beispiel zu Borg-Zombies machen. Also, ganz easy, da ist nichts Gefährliches. Also, ich will das ruhig gerne prüfen. Das Ding ist, diese Transportwürfel, ne, die da jetzt irgendwo rumstehen, die habe ich wirklich auf normalerweise diese relativ enge Fristen, in denen man die, ich sag mal, leer zu räumen hat und zurückschicken muss. Das heißt, ich dachte mir, so die Transportwürfel hält die einfach gerne, und dann habe ich gesagt, weil ich so eins messe, einfach gesagt, dann kaufe ich die mit, dann habe ich die einfach mitgekauft. Einfach weil das sonst kompliziert ist, dann habe ich sonst einfach zwei Transport. Das sind für die Euro-Paletten halt hochwertig, ne? Das heißt, also, was? Eben, ich habe die mitgekauft. Das heißt, die können die noch halten. Ich habe Merkel halt noch relativ viel Geld über und gesagt, ich gehe das euch hin, ich kaufe die beiden Transportwürfel mit. Das heißt, die müssen sich auch nicht zurückziehen. Normalerweise gibt es halt hier im Hafen, kann sich einfach so die Container einfach behalten. Ne? Aber wie gesagt, ich brauche eben zwei Container davon, weil die haben irgendwie keine Ahnung, die wollen die auf jeden Fall haben, dann zahlen wir die ganz easy. Ne? Also ich meine, dafür gehen die Container auf zwei Container an. Deswegen ist, ich habe natürlich davor noch gesagt, also zum Beispiel, in der Zicht mit meiner Welt, zum Beispiel Baby, die das ja, so, da habe ich gesagt, okay, komm, das ist ein kleines Mädel, die jetzt kriegt, also mit einem kleinen Redezeraptor, ne? Die habe ich irgendwann gekauft, die in der Woche unbedingt Baby, die das schon haben, weil sie ist, ne? Ja, die hat öfter Probleme, dass sie gerne Tiere züchtet oder Sachen, die gefährlich sind. Und das Ding ist aber eigentlich ganz nett, aber man muss es schon im Käfig halten. Aber man Baby wird das Tiraptor. Ja, eben dann die Nichte beendet, der hat noch nicht gewonnen. Ich sag mal so, hab ich mal gesagt, also 40% des gewonnenen Krieges ist ein vernünftig verstorbener Händler, ne? Wenn das so viel, wenn deine Transport, also nicht, ich kenne so einen Transport, das ist eben dann so ein Transport. Das Ding ist, ja, das ganze Geschäft lief, stell dir vor, Barbara, wenn ich gefahren bin, sondern ich bin in dieser Welt, ne? In meiner Welt, man hat die relativ viele Connections, denn, das heißt, die haben das natürlich dann, so damit, dass ein bisschen verschleiert wird, was weg herkommt. Also, die hat das häufig bei mir bekommen, bekomme ich den Nachricht zum Verkauf, hat das praktisch jetzt an die deutsche Regierung vertickt, die ist irgendwie auch, die das haben, merken, dass es zahlt, dann in den USA. Ich muss natürlich nur sehen, dass die Geschäfte nicht zu, nicht, dass sie illegal sind, aber, ja, das ist nur so zur Sicherheit, dass das falsch und was kommt, eine Prüfung oder so. Also, ich weiß nicht, ich kenne mich am Alienrecht nicht so hundertprozentig aus, und dann denke ich, da vertusche ich das lieber, und dachte, das war nur Spaß, ich habe das nur so Spaß vertuscht, aber, weil ich muss das nur gucken, zu Verfügungszwecken, aber was man so machen kann. Das Ding ist, also praktisch, da war es Leute, haben praktisch dann, fahre ich zu Fangabfragen Presse drauf, die zahlt mit einem gewissen Betrag, das geht dann an die Grenze und mich, also wir sind so ein bisschen halt, wir sind halt so eine Zugewinngemeinschaft, ne? Das Ding ist, ja, sie kassiert ein bisschen, ihre Leute kassieren ein bisschen dafür die Vermittlung, letztendlich ist das ein Großteil des Zeugs, dann hat praktisch bei der Regierung gelandet. Also mehr oder weniger wahrscheinlich, ne? Der Transport ist dann natürlich auch einfach über sie gelaufen, ne? Das war eines von ihren Leuten, die hatte den Bilder, das Transport bekommen und da immer meine Transporter, die Transporter musst du dir immer warm halten. Also wenn du erstmal gute Connections zu Transportern hast, ne? Die physikalische Waren drauf zu rechnen, dann guckt man auch ein bisschen, ob man da nicht irgendwas drehen kann, dass sie ein bisschen mehr bekommen, als sie verdient haben. Also nicht Bestechung, aber ich sag mal, wir können natürlich Sachen einstellen, ob man die jetzt ganz knapp kauft oder zum normalen Preis, das ist relativ gut, was man oder man sagt, aber das ist gerade noch nicht egal, so viel zu zahlen, dann bleiben wir zu drunter, dann ist zumindest keine Markierung, das ist, weil die legal ist, vom Preis, sonst steht der Wucher. Und wenn der Wucher steht, dann, oder weil die legal ist kurz vor Wucher, das sieht immer relativ weit Abzüge, dann die Zusammensteuern, das tun sich oft nicht. Sowas wird dann nicht gestehen haben, wenn ich gehe noch ein Stück runter, dann ist das halt so, weil halt hochwertig teuer, ne, das ist ganz unkompliziert. Deswegen, das hat Merkel praktisch letztendlich bei mir gekauft und Barbara kriegt so einen Prozentsatz von ihrer Leute. Ne. Barbara ist hier, war mir relativ dran, aber in meiner Welt ist sie, ja, wenn sie da agiert, relativ fit im Kopf. Ja. Deswegen, ich habe, du hast irrsinnig viele Fritz am Laufen. Aber das ist jetzt praktisch das Ding, ne? Und heute Abend dann erzählen, wie du. Ja, ich habe gedacht, die Boss, die Miner, da kommt ja irgendwas nach irgendwann. Das ist klar, dass wir uns irgendwann angreifen wollen. Und der Abend ist der Feldstelle auch unter dem Missionsbericht, die muss ja mal abliefern, er ist beim Essen. Es ist, ich sag mal, so ein bisschen Blockbuster, aber ich erzähle da noch so ein bisschen, was da so gelaufen ist. Ich muss natürlich erfahren, ich kann nicht aber was, ich eigentlich wollte das live mitschneiden, aber das wurde mir nicht zu gefährlich. Die können, ob die dumme Idee kommen, hier irgendwie so früh zu überwachen oder noch nicht so. Lass das lieber erstmal, ja, so. Ich warte erstmal so ein bisschen ab, bis er so ein bisschen sich die Situation beruhigt hat. Ich habe zum Beispiel dann auch die Phase, wie ich da angefangen bekomme, ich erstmal die Kämpfe vorbei, kann ich die neuen Killen wieder aufbauen. Die haben natürlich jetzt einfach mal was Füße hat früher. Das heißt, die brauchen so 5-10% weniger Nahrung, erzeugen aber auch Materie. Ne? Ja, ganz schwierige Physik auf jeden Fall, brauchen die neuen weniger Nahrung und jetzt produzieren beim Essen ein bisschen Materie zusätzlich. Wie das jetzt genau funktioniert, das kann ich auch erklären, steht aber eigentlich technisch gesehen eigentlich schon im Physiktext, den ich geschrieben habe. Da muss man nur ein paar Sachen mal kombinieren und den Text verstanden, das weiß ich nicht, ja. Warum, ja, ich dachte mir nicht so Tage, weil es läuft nervt, aber letztendlich da erklärt, was jetzt, und ich habe das ja auch zu einem Ort mitgesprochen, und die haben mir mal gefragt, was machst du, was ist denn das, und ich habe dir auch gesagt, ich muss ja nicht mal alles verschneiden, aber, weil dann, da läuft natürlich auch viel Nebengeklängeln auf, da würde ich viel Musik umschreiben, aber das sind auch so Sachen, die kann man dann nicht öffentlich bringen, trotzdem nicht mal so irgendwie hinschicken, weil das private Sachen sind oder sonst irgendwas. Also, zum Beispiel, was ich noch sagen wollte, noch, ist, diese Maskenstrukturen, die sich dort ändern, das ist durchaus problematisch, ne? Das Ding ist aber, wenn wir sterben, ne? dann wiederleben. Ne? Irgendwie ganz komplizierte Physik auf jeden Fall nehmen die mit, also viele dieser Grundstrukturen, die wir da erlernen. Also viele lernen dann, also du kannst entweder sagen, ich nehme den Nervenschwang oder nehme Drogen, oder ich mache das richtig teuer, wie bei ich online mit diesen Skillen. Das ist irrsinnig teuer, aber die einzige Möglichkeit, schneller an Skillpunkte zu kommen. Das Ding ist, wir machen das ein bisschen langsam. Diese ganzen Hochleistungs-Supercomputer, die es teilweise gibt, die schalten da ganze Fahrzeuge nur um ein paar Knöpfe. Und da gibt es noch nicht mehr so Sachen, auch die Fahrzeuge nicht. Die funktionieren zwar, aber die musst, wenn du die richtig sauber durchkonfigurierst, also wirklich auf den Punkt gebracht, dann ist das irrsinnig teuer. Dann geht dann praktisch zuerst. Also ich kriege eine richtige Luxusvariante. Einige von uns kriegen eine ziemlich gute Variante. Die kriegt auf der Erde immer auch schon richtig gute Premium-Ware. Ihre Galaxis, die will natürlich auch ein bisschen profitieren, die kriegen auch was ganz ordentliches. Und das Universum an sich hier, irgendwann lässt sich auch nicht zu kurz kommen. Und viel mehr können die Organe noch nicht leisten. Also, dass das Platz in diesem Universum ist, also unter uns. Ne? Okay, das heißt, alle haben da so ein bisschen davon. Und was ich am meisten kriege, wenn einige so die Experte, dann ist es durchschnittlich, dass die Erde an sich noch plötzlich was bekommt. Also ziemlich alles, ziemlich schlecht. Das heißt, wenn zum Beispiel nur als Experiment diese Seite tätig ist, dann hast du halt, ohne was zu tun, ziemlich geilen Kenntnissen, also geheim, dadurch, dass er dir gar nicht auffällt. Das Einzige, was du merkst, ist, dass der Tier statisch wächst und ein paar andere Sachen besser funktionieren als vorher. Telepathie funktioniert, das ist ganz schwierig. Ich habe irgendwie auch viele Regeln erklärt, wie man mit Telepathie umgeht. Und wenn du dann praktisch diese Strukturen hast, ich habe noch ein paar andere Produkte, die ich demnächst vielleicht noch kriegen kann, die relativ geil sind. Aber die will ich erstmal selber an mir ausprobieren. Das heißt, ich habe da teilweise so Implantate, die ähnlich, also, die relativ interessant sind. Ich teste die erstmal mir normalerweise und dann gucke ich mal, ob sie das mit meiner Freundin ist. Das Ding ist, um die Beziehung zum Boss zwischen den Fähigkeiten, aber ich habe eben den Proof, die hat in so einem Anikam-Schreiber immer so gucken, dass ihr immer noch was richtig Ordentliches zusammen. Also, das wäre von meiner Brick 5, eigentlich immer das Anikam 4 zu 30 Punkte. Und ihr kriegt halt 3, ne? Müssen wir mal gucken, wie das in den anderen Sachen ist, aber. Also, das heißt, die Dinger sind leider irgendwie teuer und, ne? 3 halt für jeden Menschen auf dem Planeten, der will, ne? Also, muss ja nur diese Entscheidung haben, damit zu machen. Das ist so ein Ding. Muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege. Aber das sind dann Sachen, die merke wirklich, ne? Das sind nicht so irgendwie so interessant, wie zum Beispiel, wir kennen jetzt eine, Heizungsprozess, Ding ist auch das. Der System herstellt, das sind doch richtig Sachen, die werden voll implantiert auch. Das heißt, bei einigen Sachen werdet ihr merken, dass die Haut ein bisschen taub ist, aber das ist eine Sache, die man einfach auch nicht merkt. Das ist teilweise etwas taubes Gefühl gewesen, einfach wenn das implantiert wird. Aber da passiert es halt, du musst nichts machen, du musst den Wellen, oder wenn wir das damit machen, dann. Hast du, stell dir vor, ein Mensch hätte in der Liga von 5 bis 6 und macht eine von 9, ne? Und das Ding ist also auf dem Social Abschnitt gemacht, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Jobstream. Du musst irgendwie eine bestimmte Sache machen, um das zu tun, sondern es ist Adaption. Das heißt, du kannst dich dann deutlich besser an eine soziale Struktur haben. Wenn du den triffst, dann bist du so, wenn du den triffst, so, kannst du aber kontrollieren. Das ist einfach nur, dass du dich sozial anpassen kannst, besser an verschiedene Leute. Und das ist ganz easy, ja, bei dieser Leine. Und jetzt weiß ich nicht, muss ich bei nicht genau, was ich machen soll, ne? Ich habe jetzt natürlich schon eine Folge, dass ich jetzt so ein Prolog drauf mache oder eine Zwischenfolge. Aber ich trinke jetzt erstmal einen Tee.